Wien 2, Hollandstraße 8. Wohnung von Familie Grünwald. Letzter Wohnsitz von Malvine Barton. Familie Grünwald. Das Jahr ist 2010 und ich stehe vor dem Haus in der Hollandstraße 8, wo ich 8 Jahre lang wohnte und das ich im Juli 1938 verließ. Nur für eine kurze Zeit, dachte ich. Es war so, wie ich jeden Sommer auf Ferien irgendwo in Österreich fuhr, gewöhnlich mit meiner Großmutter, denn die Eltern waren ja zu beschäftigt mit der Arbeit im Kaffeehaus. Ja, die Eltern, die arbeiteten sehr schwer. Das Kaffeehaus in der Hollandstraße hieß Kommerz. Ein richtiger Name für ein Geschäft im zweiten Bezirk, wo ein guter Teil der Bevölkerung Juden waren und die meisten einen kaufmännischen Beruf ausübten. Es war das zweite Kaffeehaus meiner Eltern. Das erste war im 9. Bezirk, Berggasse 33, und hatte den Namen Metropol. Da der Herr Dr. Freud in der Berggasse 19 wohnte, war er natürlich oft Gast in diesem Café und ich wurde ihm sogar vorgestellt. Ich erinnere mich recht gut, wie er seine Zigarre aus dem Mund nahm und mich mit der Hand am Kopf streichelte. Es war nicht das Café Landmann, wie es seine Geschichte erzählt. Dort war er nur immer, wenn er Vorlesungen an der Universität hielt. Nun, wie gesagt, meine Eltern arbeiteten recht schwer. Das Café Kommerz war von 6 Uhr früh bis Mitternacht offen, so dass meine Eltern nur wenige Stunden in der Nacht schlafen konnten. Tagsüber gingen sie nur hier und da auf ein Stündchen in die Wohnung, die im selben Haus war, um sich ein kleines Schläfchen zu gönnen. Und doch hatten sie immer Zeit für mich. Beide Eltern waren musikalisch sehr begabt. Die Mutter spielte Klavier und sang. Der Vater war nicht nur ein guter Klavierspieler, sondern auch ein guter Geiger und konnte auch Zither spielen, was er in seiner Heimat gelernt hatte. Er war in St. Istvan im Burgenland an der Grenze zu Ungarn geboren. Ich habe diesen Ort gesucht, aber niemals gefunden. Die Eltern gaben mir einen guten Klavierlehrer. Mein Vater unterrichtete mich auch und so lernte ich bald ziemlich gut spielen. Als ich älter wurde, wollte mich mein Vater in das Konservatorium einschreiben. Aber ich wusste, dass das ziemlich teuer war, und ich schämte mich, das Angebot anzunehmen. Als ich 10 Jahre alt war, ließ mich der Vater in das Realgymnasium in der kleinen Sperlgasse einschreiben. Ich bestand die Aufnahmsprüfung mit gutem Resultat, und so begannen meine Studien in, was damals noch Erzherzog-Rainer-Gymnasium hieß, aber später in ein fades RG2 umbenannt wurde. Die Wohnung meiner Eltern in der Hollandstraße war sehr schön. Besonders das Speisezimmer hatte eine wunderschöne Einrichtung, schwarzes Ebenholz mit Rosenholz eingelegt und geschnitzten Ebenholzverzierungen. In der Mitte der Kredenz stand eine Ebenholzfigur der Göttin Diana mit Pfeil und Bogen, zu ihren Füßen der erlegte Hirsch mit großem Geweih. Unter vielen Bildern waren zwei große Stillleben von Steuzner. Wer hat denn die gestohlen? Aber da ich dort immer allein sein musste, ging ich lieber zur Großmutter, die im 20. Bezirk wohnte, in einem Haus, das meinen Eltern gehörte. Dort war ich nie alleine, außer der Großmutter waren immer ein oder zwei Tanten und ein Onkel dort. Also war ich oft am Pendeln von einer Wohnung zur anderen, manchmal mit der Straßenbahn, aber für gewöhnlich zu Fuß. Die Mahlzeiten verbrachte ich oft im Kaffeehaus mit meinen Eltern. Da saßen sie mit mir an einem Tisch hinten im Kaffeehaus und sprachen mit mir über das tägliche Leben und über die Fortschritte, die ich in der Schule machte. Meine Mutter war eine schöne Frau, immer sehr schön geschminkt und angezogen. Sie liebte es, eine Halskette aus Korallen zu tragen, Diamantohrringe, einen Ring mit großem Diamanten, umrahmt von einem Goldreif. Im Kaffeehaus saß sie an der Kasse, an einem schönen, geschweiften Buffet aus poliertem Holz und kontrollierte die Bestellungen, die die Kellner aus der Küche brachten. Mein Vater war immer elegant angezogen. Ich sah ihn nie ohne Krawatte. Obwohl die beiden keine Universitätsbildung hatten, waren sie äußerst gebildet und wussten Bescheid über die ganze Welt. Ich musste mich oft von ihnen über meine Schularbeiten beraten lassen. Von allen Gruppen, die in unserem Kaffeehaus zu Hause waren, war die größte ein Taubstummenverein, und mein Vater konnte sich mit ihnen in der Taubstummenweise verständigen. Ich glaube, dass sie ihn deswegen auch verehrten. Er war ein ausgezeichneter Schachspieler, ich lernte es auch von ihm. Im Hinterraum des Kaffeehauses waren auch zwei Billardtische, die klassischen, die man mit 3 oder 4 Bällen spielt, und das lernte ich auch. Es war auch in diesem Haus, Hollenstraße 8, wo ich meine erste Liebe erlebte. Das Mädchen hieß Hertha Ohrenstein, wohnte eigentlich im 9. Bezirk in der Porzellangasse, aber wohnte oft bei ihrer Großmutter und Tante in diesem Haus im 1. Stock. Kann mich an deren Namen nicht erinnern, aber die Tante war eine Modistin und machte Hüte in deren Wohnung. Ich verliebte mich in die Hertha, und wenn ich sie in der Früh unten im Stiegenhaus traf, küssten wir uns. Die Hausbesorgerin, die Blauenstein hieß, hatte das nicht recht gerne und jagte uns weg. Das war nun 1938, und man konnte nicht glauben, was da passiert ist. Ich kann es noch immer nicht begreifen. Viele Jahre später, als ich mit der amerikanischen Luftwaffe nach Europa flog, wagte ich nie nach Wien zu kommen, obwohl das ganz einfach gewesen wäre. Erst 1969 kam ich zum ersten Mal nach Wien und besuchte auch wieder die Hollandstraße 8. Ich weinte über den Verlust meiner lieben Eltern und meiner Heimat. Walter Grünwald, USA.